erinnern wir uns. Als Wesen, deren Überleben von der funktionierenden Kooperation einer Gruppe abhing, besitzen wir ein feines Sensorium dafür, ob unsere Beziehungen zu unserem Umfeld im Lot sind. Und dazu gehörten menschliche wie nichtmenschliche Wesen. Dieses soziale Netz war die längste Zeit der Menschheitsgeschichte unsere Lebensversicherung. Wir sorgten uns um die anderen und konnten uns deshalb in der Not auf sie verlassen. Ist das nicht der Fall, droht Gefahr. Entweder durch Zorn und Rachsucht jener, die wir vernachlässigt haben, oder durch mangelnde Unterstützung. Alleinsein war die längste Zeit unserer Evolution ein Todesurteil. Wen wundert es da, dass Einsamkeit heute einer der Hauptfaktoren für Depressionen und Krankheiten aller Art ist? Der Anthropologe Philippe Descola hat das animistische Denken als eines beschrieben, in dem der Mensch nicht als Individuum begriffen wird, sondern als Knotenpunkt eines Netzes, zu dem längst nicht nur Menschen gehören. Wenn also das Ich sich einst durch mannigfache Beziehungen konstituierte, durch den Beistand, die Solidarität in einer larger-than-human-world, dann kann es von der seither stattfindenden Entsozialisierung der Welt nicht unberührt bleiben. Die lebendige Vielfalt wurde reduziert, das nicht nur menschliche Netz gekappt. Die wissenschaftlich-mechanistische Weltsicht habe die Natur stumm werden lassen, sagt Descola, jeglichen Lebens entleert. Deshalb legte der von uns in der Einleitung zitierte Albert Camus den Finger in die Wunde, als er 50 Jahre vor Descola schrieb, dass die Absurditätserfahrung des modernen Menschen aus der Gegenüberstellung des Menschen resultiere, der fragt, und der Welt, die vernunftwidrig schweigt. Die stumm gewordene Welt, die aus einem Verlust der menschlichen wie animistischen Netzwerke resultierte, hat einen Phantomschmerz zur Folge, der uns quält, ohne dass wir recht wissen, warum. Uns plagt eine kaum bewusste, unbestimmbare Sehnsucht, hinter der sich ein Verlangen nach sozialer Resonanz verbirgt, wie der Soziologe Hartmut Rosa gezeigt hat. Wir haben alle gelernt, damit zu leben. Trotzdem befindet sich etwas in uns in einem Alarmzustand. Um das in seiner ganzen Tragweite zu verstehen, müssen wir uns in aller Kürze ansehen, wie wir in diese missliche Lage geraten sind. Wir können das mit groben, schnellen Strichen skizzieren, weil einer von uns beiden das gemeinsam mit dem Anthropologen Karel van Schaik in seinem letzten Buch ausführlich vorgestellt hat.